das wird jetzt ab. Darf ich die zweite Abteilung aufmachen? Scheint so zu sein. Jetzt stellt sich natürlich, meine ich, wenn man den ersten Teil verstanden und nachvollzogen hat, eine Frage. Nämlich die Frage, ja, woher rührt denn eigentlich dieses dogmatische Bedürfnis einer ganzen Wissenschaft, das Denken und Handeln der Menschen auf diese deterministische Weise erklären zu wollen? Warum halten die auf Teufel komm raus, auch angesichts der Widersprüche, die sie selber feststellen, daran fest, an dieser Erklärungsweise? Was in Anführungsstrichen treibt sie, wobei das Treiben ja das in ihrem Willen ist und nicht aushalten? Was haben die eigentlich drauf für ein Programm? Was haben die eigentlich drauf, wissenschaftlich gesprochen, was haben die eigentlich für ein erkenntnisleitendes Interesse? Ist gar kein Rätsel. Das lässt sich nämlich unmittelbar aus dem deterministischen Erklärungsmodus selber erschließen. Die deterministische Erklärungsweise, die verweist nämlich selber auf die Natur des Interesses, was ihr zugrunde liegt. Eine Wissenschaft nämlich, welche die Ermittlung der Steuerungsmechanismen menschlichen Handelns zu ihrer Sache erklärt, welche systematisch nach Gesetzmäßigkeiten des Verhaltens schlechthin und den dafür verantwortlichen inneren und oder äußeren Determinanten des Handelns sucht. Die gibt damit ihre Zielsetzung selber kund. Und die heißt, wir wollen ganz unabhängig vom Willen des Menschen auf ihn Einfluss nehmen. Die Erkenntnis der Gesteuertheit des Menschen soll mir das Mittel geben, ihn zu steuern. Wem das zu theoretisch ist, die Ableitung, der kann das ganze Programm auch gleich im Selbstbekenntnis der Wissenschaft nachlesen, wie es sich auf den Anfangsseiten fast jedes psychologischen Lehrbuchs findet, und das ist das Zitat 4. Da schreibt die Wissenschaft selber das hin, was ich eben aus ihrem Tun erschlossen hatte. Wir wollen steuern, vorhersagen, Einfluss nehmen, die soziale Welt beeinflussen. Jetzt fragt sich natürlich, von welchem Standpunkt aus wollen die denn beeinflussen? Wollen die Einfluss nehmen? Und das kann man sehr schön auch aus einem repräsentativen Zitat von einem Psychologen namens Mützel entnehmen, was ich in Zitat 3 zum Abdruck gebracht habe. Vielleicht ist es günstig, die Zitate vorzulesen wegen der Aufnahme. Okay, alles klar. Ich wollte gerade meine Stimme schonen, aber das stelle ich zurück. Zitat Anfang. In seiner Auseinandersetzung mit der Umwelt wird der Mensch immer wieder vor Probleme gestellt, deren Bewältigung ihm nicht ohne weiteres gelingt. Es ergeben sich Fragen, auf die er eine Antwort finden möchte. Warum versagt ein Kind bei seiner schulischen Arbeit? Worauf ist es zurückzuführen, dass man vieles, was man gerne im Gedächtnis behalten möchte, sehr schnell wieder vergisst? Weshalb gerät man mit einigen Menschen immer wieder ziemlich leicht in Streit, während man zu anderen liebevolle und freundliche Gefühle entwickelt? Wie lässt sich erklären, dass einige Menschen in bestimmten Situationen allein gelassen werden, in denen sie der Hilfe anderer dringend bedürfen? Zitat Ende. Ein Problemkatalog, den jeder angehende Sozialpädagoge wahrscheinlich höchst sympathisch findet. Mal sehen, ob mir die Sympathie gleich vergeben wird. Die Psychologie, so ist meine Auflösung des Zitats, die präsentiert sich hier unter so einem Titel, wie auch woanders steht, Verbesserung der Lebensqualität, als wissenschaftlicher Dienstleister an einem vorausgesetzten universellen Menschheitsinteresse. Und das heißt, Zurechtkommen des Menschen in seiner Umwelt. Und das Programm der Psychologie ist Stiftung von Harmonie in einem von widrigen Umständen geprägten menschlichen Leben. Die will also einen Beitrag zur Bewältigung von Problemlagen leisten und die sollen ihren Grund haben in der Auseinandersetzung des Menschen mit seiner Umwelt und damit in der Beziehung von Mensch und Gesellschaft überhaupt. Und auf dieses problematische Verhältnis zwischen Mensch und Gesellschaft, da führt die Psychologie noch jede Frage zurück, die sie sich da vorlegt. Egal, vom Schulversagen über Erinnerungsmängel bis hin zum Umgang mit liebevollen oder weniger freundlichen Gefühlen, indem sie diese ganz unterschiedlichen Phänomene, die ja überhaupt nichts miteinander zu tun haben, Schulversagen, Liebe, Hass, indem sie diese unter solche Generalabstraktionen, solche leeren Kategorien wie Mensch, Umwelt und Problem subsumiert. Ja, da hat die Psychologie plötzlich eine Gemeinsamkeit dieser ganz unterschiedlichen Sachen gestiftet, die sie jetzt selber als Hilfeinstanz auf den Plan ruft. Diese beiden Instanzen, Mensch und Welt, die quasi naturwüchsig als miteinander und konfliktstehend definiert werden, ja, die gilt es jetzt miteinander zu versöhnen. Und wie geht das? Indem ich auf die maßgeblichen inneren und äußeren Bedingungen so in der rechten Weise einwirke. Warum? Damit eben der Mensch und seine Umwelt zusammenpassen. Mit der Untersuchung und Lösung der realen Probleme im wirklichen Leben, mit denen der Mensch sich in dieser unserer Gesellschaft so rumschlägt, da hat freilich dieses psychologische Programm von Lebensbewältigung überhaupt nichts zu tun. Umgekehrt, in der unterschiedslosen Einstufung der zitierten Phänomene als Probleme, da liegt vielmehr die absolute Gleichgültigkeit gegenüber der spezifischen Natur der jeweiligen Schwierigkeiten der Subjekte auf den verschiedenen Kampffeldern ihres Lebens und der Ergründung der jeweiligen Ursachen für die jeweiligen Probleme. Umgekehrt sind jetzt diese realen Probleme, die das Individuum in seiner wirklichen Welt hat, die sind gemäß dieser Sichtweise nichts anderes als unterschiedliche Erscheinungsformen dieses generell disharmonischen Verhältnisses, einerseits zwischen Mensch und andererseits zwischen seiner Welt, dieses disharmonischen Verhältnisses, dessen Management eben den Gegenstand der Bemühungen der Psychologie eben um die Versöhnung zwischen Subjektivität und Objektivität bildet. Diese psychologische Betrachtungsweise, die verwandelt vielmehr alle kapitalistischen Lebensverhältnisse, ja worin, in zu bewältigende Problemlagen des Subjekts. Welt und Mensch, die sind miteinander, jetzt wisst ihr schon, was das ist, in eine zirkulär-tautologische Beziehung gesetzt, in welcher sich die beiden Seiten wechselseitig durcheinander bestimmen. Die Welt, ja was ist die, ist eine Summe zu bewältigender Konfliktsituationen. Was ist der Mensch? Das ist das Subjekt, was sie zu bewältigen hat. Das ist Bedingung und Schranke zugleich eben seines Zurechtkommens in der Welt, das Subjekt. Die Welt ist nichts anderes als eine Summe von zu bewältigenden Problemlagen. Wunderschön tautologisch zirkulär. Diese Sichtweise, die erlaubt aber jetzt einen schönen diagnostischen Rückschluss im Falle des Scheiterns des Subjekts. Nämlich ein Rückschluss auf ein misslungenes Selbstverhältnis des Subjektes, entweder zu sich selbst oder einen nicht problemadäquaten Umgang des Subjektes mit der Umwelt oder auch umgekehrt. Kann es sein, dass die Disharmonie daran liegt, an der wenig menschengerechten Verfassung gesellschaftlicher Einrichtungen wie der Schule oder des Betriebs. Dann werden halt Schule und Betrieb als schlechte Bedingung für das Zurechtkommen des Menschen in der Welt und seiner Zufriedenheit mit sich und der Welt ausgemacht. Diese mit der Erhebung des Verhältnisses von Mensch und Welt zum Sorgegegenstand der Wissenschaftspsychologie einhergehende Verwandlung aller kapitalistischen Lebensumstände in zu bewältigende Problemlagen. Darin steckt zugleich eine objektive Parteinahme der Psychologie für die real existierende kapitalistische Konkurrenzgesellschaft, aber jetzt ist wichtig, von deren Gesetzmäßigkeiten Psychologen in aller Regel nicht die geringste Ahnung haben und auch gar nicht haben müssen. Eine Wissenschaft nämlich, die sich ohne Prüfung weder der Zwecke, die in der jeweiligen Gesellschaft regieren, noch des Inhaltes der Interessen, die sich in dieser Gesellschaft betätigen, die sich also ohne diese Prüfung einfach diesem Anliegen, Harmonie soll herrschen, zwischen Mensch und Umwelt verschreibt, ja, die erhebt damit automatisch die gegenwärtige Gesellschaft und die Interessengegensätze, die die gegenwärtige Gesellschaft bestimmen, einfach zur positiven Grundlage ihrer hilfreichen Bemühungen, eben für das Zurechtkommen des Menschen in eben dieser Welt. Ob die Welt überhaupt ein taugliches Mittel für die Menschen darstellt, ob man gut beraten ist, sich in dieser Welt bewähren zu wollen, solche Fragen, die sind längst beantwortet, ja, wenn eben dieses universelle Hilfsangebot darin besteht, einen Beitrag zur Übereinstimmung von Mensch und Welt leisten zu wollen. Dann ist umgekehrt die real existierende Welt unter dem Titel Umwelt in den Rang eines Sachzwangs erhoben. Ja, und auf den hat sich der Mensch um seines inneren Gleichgewichts willen, damit er mit sich und der Welt im Reinen ist, einfach als positive Grundlage seiner Zwecke zu beziehen. Den Ansprüchen der Welt muss er dann gerecht werden. Nicht, weil der Psychologe ein Parteigänger der Welt wäre, sondern damit der Mensch eben in dieser Welt Glück und Zufriedenheit finden möge. Das ist der Inhalt des psychologischen Steuerungsideals, was bei angehenden Sozialwissenschaftlern und Sozialpädagogen immer eine unverdiente Begeisterung eben unter dem Titel, das ist eine Wissenschaft, die helfen will, erzeugt. Und von diesem Programm der Psychologie, da lassen sich jetzt rückwärts deren ganze Theorien mehr rekonstruieren. Dieses Anliegen nämlich, die gesellschaftliche Entwicklung im Interesse eines idealen Entsprechungsverhältnisses zwischen Mensch und Natur, nicht zwischen Mensch und Umwelt, in die gewünschte Richtung zu lenken. Ja, die bringt jetzt überhaupt erst das psychologische Interesse hervor zur Ermittlung der Gesetzmäßigkeiten menschlichen Verhaltens. Und die haben dann, nicht zufällig, immer den unmittelbaren Charakter von Handlungsanleitungen zur Steuerung des menschlichen Tuns. In dieser Konstruktion von psychologischen Zusammenhängen nach dem Muster wenn A, dann B, der Entdeckung von inneren oder äußeren Bedingungen, Auslösern oder Reize, welche die Menschen in einer bestimmten Situation reagieren lassen, da fällt unmittelbar jetzt das psychologische Forschungsinteresse mit dem dieser Wissenschaft zugrunde liegenden Steuerungszweck. Mensch und Welt sollen zusammenpassen, die fallen unmittelbar zusammen. Und die ganze Welt, die ganze bunte Palette von psychologischen Erklärungsansätzen, die sieht auch so dann aus. Ungeachtet ihrer ganzen pluralistischen Unterschiedlichkeit gehorchen sie jetzt dem einheitlichen Prinzip. Wir wollen Wirkungszusammenhänge konstruieren, welche nämlich jetzt die Möglichkeit verleihen sollen, nützlichen Einfluss auf den Gang des menschlichen Handelns zu nehmen, eben im Dienste, im Sinne der Beförderung der Übereinstimmung von Welt und Mensch. Ganz kurzer Durchgang an drei Stichwörtern. Reizreaktion, Behaviorismus, Kenner. Erstes Stichwort. So setzt das Interesse, Verhaltensänderungen herbeizuführen, beispielsweise bei Skinner, die Betrachtung des Menschen als Reizreaktionsmechanismus erst in die Welt. Und das soll jetzt, und dessen Handeln soll sich jetzt durch die entsprechende Anordnung alternativer Reizkonstellationen in die gewünschte Richtung lenken lassen. Erzeugung erwünschten Verhaltens, Durchsetzung positiver Stimuli oder umgekehrt Verhinderung unerwünschten Verhaltens durch systematische Desensibilisierung. Dieselbe Logik walt bei der motivationspsychologischen Abteilung. Die konstruiert sich eine leere Handlungsbereitschaft. Das heißt, einen Willen, der nichts Bestimmtes will und der dann den schönen Vorteil bietet, dass er gleichzeitig zu allem bereit ist. Und dann kann man auf der Basis des Willens, so bildet man sich jedenfalls ein, das menschliche Handeln steuern. Auch triebtheoretische Erklärungsmuster sind nach demselben Grundmuster gestellt. Nämlich, das Ensemble der von der Psychologie entdeckten verhaltenslenkenden Antriebe muss immer zugleich die Handhabe bieten, der selbst- oder fremdkontrollierten, gemeinschaftsverträglichen Steuerung eben dieser erfundenen Triebkräfte. Paradebeispiel: Aggressionstrieb. Der lässt sich in gemeinschaftsförderliche Bahnen umlenken. WM statt Krieg. Sexuelle Triebenergie, das in Anführungsstrichen weiß man seit Freud, die lässt sich auf dem Wege der Sublimierung überführen in gesellschaftsnützliche Tätigkeiten wie Wissenschaft schreiben oder Kunst machen. Und das Konfliktpotenzial negativer Triebkräfte, ja, das lässt sich eben durch die Mobilisierung positiver Gegenkräfte wiederum neutralisieren. Bei allem waltet das Steuerungsideal. Jetzt soll aber keiner meinen, die täten was steuern. Wie soll man denn auch mit diesen erfundenen, mit diesen frei erfundenen, in sich widersprüchlichen Konstruktionen steuern? Jede dieser Theorien dementiert umgekehrt sie selber. Die entdecken nämlich jetzt plötzlich den Willen, den sie systematisch aus ihrer Theorie ausgeschaltet haben, wieder. Nur ein Beispiel. Behaviorismus, Skinner, Reizreaktion. Das ganze Zeug funktioniert eingestandenermaßen nur, wenn man per Belohnung und Erpressung auf den berechnenden Willen des Probanden reflektiert, der jetzt mit Willen und Bewusstsein das macht, was er soll. Von wegen die Reize täten irgendetwas steuern. Also man soll nicht meinen, es ist ja, der Psychologie liegt also ein umfassendes Kontroll- und Steuerungsideal zugrunde. Ein Steuerungswahn. Man sollte es aber nicht damit verwechseln, als käme der, als würden die diesen Wahn wahr machen können. Können sie mit den falschen Theorien auch, ich würde sagen, Gott sei Dank nicht. Die steuern nichts. Wie es dann trotzdem gleich eine Steuerung gibt, unter dem Stichwort Selbststeuerung, aber da ist immer das Subjekt mit Willen und Bewusstsein. So, auf der Basis solcher seltsamer Erklärungsmuster der Motivationspsychologie, der Triebpsychologie, des Behaviorismus, ja, da verhandeln jetzt psychologisch gebildete Menschen tatsächlich die wirklichen Bewährungsproben ihrer realen Existenz jetzt tatsächlich im Rahmen dieser verfremdeten Welt mit deren völlig fingierten Problemlagen von Selbstfindung, Triebkontrolle, Motivation oder der Entfaltung des Ichs hemmenden Umweltbedingungen. Jetzt haben sie sich ein zusätzliches Problem ans Bein gebunden. Sie haben alle wirklichen praktischen Schwierigkeiten in der Welt und die lösen sie jetzt in Anführungsstrichen, indem sie sich mit den in ihnen hausenden fingierten Trieb- und Motivationskräften auseinandersetzen, die unter Kontrolle kriegen, mit denen kämpfen, die außer Kraft setzen. Also die ganzen Umstände, die den Menschen beherrschen, sind jetzt das Material, damit er im Kampf mit diesen fingierten Triebkräften sich selbst beherrscht. Sie in und für diese Welt entwickeln sie also völlig neue, ihren kapitalistischen Alltag in verwandelter Form immer thematisierende, aber von dessen wirklichen Bestimmung komplett abgehobene Bedürfnisse und Ansprüche an sie selber und die Außenwelt. Im Abarbeiten und Unterordnen unter diese imaginierten Zwänge der Selbsttherapierung bei Schwierigkeiten in Schule, Beruf oder Liebesleben mit so einem Zeug wie Motivationsstrategien, Strategien zur Stärkung des Ichs, der Ausbalancierung von Ich und Es oder des Strebens nach verbesserter Kontrolle über ihre Triebimpulse. Mit diesem geistigen Arsenal im Kopf widmen sie sich tatsächlich. Da erfolgt jetzt quasi auf diese Weise das Mitmachen der Subjekte, die psychologisch stecken in dieser realen Welt. Die haben also nichts anderes getan, als ihr Problem psychologisch zu verdoppeln und kämpfen jetzt an zwei Fronten. Nicht nur mit dem wirklichen Problem, sondern die ganze Zeit mit sich selbst, ihren Werten, ich und ihrem seelischen Innenleben. So. Das ist aber ein Widerspruch, wenn es vielleicht schon jemand aufgefallen sein sollte. Derselbe Mensch nämlich, der eben noch in der ersten Abteilung abhängige Variable, willenloser Spielball psychischer Impulse war, derselbe Mensch, der Gesteuerte, der soll plötzlich als Konfliktmanager der widersprüchlichen Anforderungen fungieren, welche einerseits seine innere Dispositions- und Motivationslage und zugleich die äußere Welt an einen richten. Ja, der soll jetzt auf diese Weise, da soll ja nichts anderes sein, als der Hersteller eines seelischen Gleichgewichts. Und das seit Freud unter dem Namen einer gelungenen Ich-Bildung bekannt ist. Die Aufgabe dieses Gleichgewichtsmanagers besteht darin, seine individuellen Wünsche und Strebungen, ja, soweit es eben geht, zur Geltung zu bringen. Natürlich immer im Kampf mit den seelischen Wirkkräften des Es-Über-Ich, im geschickten Umgang mit seinen psychischen Defekten, durch kalkulierte Konzessionen an die mächtigen Triebe oder aber durch deren Sublimation. Jedenfalls seltsamerweise dazu soll der Rest an Wille und Verstand, den die Psychologie dem Menschen zugesteht, dazu, zu dieser Selbstkontrolle, zu dieser Selbstbeherrschung, da soll plötzlich der Wille noch gut und gebrauchbar sein. Der Wille, den zuvor die Psychologie dem Menschen so ziemlich grundsätzlich abgesprochen hat.